ins Gesicht. Wir sind scheiße, wir sind böse, wir sind mies. Willkommen bei uns, wir sind scheiße. Schule wird nicht gelernt, hier wird gelitten. Und du wirst ganz schrecklich leiden, Klaus. Du dummes Sau, du. Womit hab ich das verdient? Du siehst aus wie ein blondgelockter Pavian-Arsch. Pavian, Arsch, Pavian, Arsch, Pavian, Arsch. Du bist nicht schön, du siehst schlecht aus. Und hübsch bist du auch nicht. Chance, du wirst eingesperrt, was anderes gibt's nicht. Oh mein Gott, Gnade, Gnade! Auf dich zu wehren, du hast keine Chance, du wirst eingesperrt, was anderes gibt's nicht. Schmerz und Leid sind unser Geschäft. Auf dich zu wehren, du hast keine Chance, du wirst eingesperrt, was anderes gibt's nicht. Und machst du nicht mit, dann wirst du gehängt. Auf dich zu wehren, du hast keine Chance, du wirst eingesperrt, was anderes gibt's nicht. Wir sind scheiße.